Den nächsten Ball schicke ich. Da geht es um Gefühle. Gefühle, die jeder kennt. Im einen geht es darum, dass man sich an bestimmten Tagen im Jahr, wahrscheinlich an 200 von den 365 Tagen im Jahr, so mies fühlt, dass man nicht mehr alles hinschmeißen wird, zu nichts mehr Lust hat. Und die restlichen 165 Tage im Jahr, da wacht man eben morgens auf und alles hat sich über Nacht zum Guten gewandelt. Rebell und wilde Kerls.